Aussage 58. Und hier noch eine aktuelle Meldung. Wegen des Hochwassers ist die Uferstraße gesperrt. Benutzen Sie bitte die Umleitungen durch die Innenstadt. Außerdem ist das Parkhaus am Rheinufer zurzeit nicht benutzbar. Es gibt hier Probleme mit eindringendem Wasser. Wer sein Auto noch in dem Parkhaus hat, soll sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzen. Und hier noch eine aktuelle Meldung. Wegen des Hochwassers ist die Uferstraße gesperrt. Benutzen Sie bitte die Umleitungen durch die Innenstadt. Außerdem ist das Parkhaus am Rheinufer zurzeit nicht benutzbar. Es gibt hier Probleme mit eindringendem Wasser. Wer sein Auto noch in dem Parkhaus hat, soll sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzen.